Zwischen dem stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Chae Tae-bok, Mitglied des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, der als Leiter der Delegation der Partei der Arbeit Koreas die Sozialistische Republik Vietnam besucht, und dem Sekretär des ZK der KP Vietnams und Vorsitzenden der Revisionskommission Zun Kuok Buong, Mitglied des Politbüros des ZK der KP Vietnams, wurden am 6. Juni im Gebäude des ZK der Partei Verhandlungen geführt. An diesem Tag war die Delegation der Partei der Arbeit Koreas zu einem Bankett eingeladen, das das ZK der KP Vietnams gab.